Morgen vor 40 Jahren, am 4. Juli, starb Gustav Heinemann, der von 1969 bis 1974 Bundespräsident war. Sein Sohn Peter, gerade 80 Jahre alt geworden, hat es immer als Ehre, aber manchmal auch als Bürde empfunden, den übermächtigen Politiker zum Vater zu haben. Peter Heinemann, in Essen geboren, studierte zunächst Jura und später Politikwissenschaften, um danach in die Anwaltspraxis seines Vaters in Essen einzutreten, die sich zu einer renommierten Wirtschaftskanzlei entwickelt hatte. Auch politisch folgte er seinem Vater. Von 1980 an saß er 10 Jahre lang als direkt gewählter Abgeordneter eines Wahlkreises im Essener Süden im Düsseldorfer Landtag und war in zahlreichen Gremien der SPD tätig, unter anderem als Unterbezirksvorsitzender. Nach einer parteiinternen Intrige legte er alle Ämter nieder und widmete sich vorrangig Familie und Beruf. Mein Vater wurde am 23. Juli 1899 in Schwelm geboren. Er war für mich immer ein großes Vorbild in jeglicher Hinsicht. Also da erinnere ich mich an eine Bombennacht in Essen, als eine Bombe in unseren Garten ging und alles wackelte und die Türen nach innen stürzten und wir waren im Keller, die ganze Familie. Und ich merkte, wie in mir eine Panik hochkam. Da war ich damals 4 oder 5 Jahre alt. Und mein Vater stellte sich vor die Tür, die da in den Raum reinzustürzen drohte, und sprach ganz ruhig das Vaterunser. Und das wirkte so beruhigend auf mich, dass die ganze Angst von mir fiel und auch von der ganzen Familie. Nach dem Krieg war mein Vater der erste frei gewählte Oberbürgermeister in Essen. Er war damals Mitglied der CDU. Weil er der Meinung war, dass diese Trennung zwischen Katholiken und Protestanten in der Politik schädlich ist und beide zusammenarbeiten sollten. Er war allerdings immer der Meinung, dass es eine christliche Politik nicht geben könne, weil die Bibel keine Gebrauchsanweisung ist, sondern dass man mit Vernunftgründen für seine Überzeugung kämpfen sollte. Deshalb hatte er von Anfang an ein Bedenken gegen das C in dem Parteinamen, also gegen das Christliche, weil das Christliche eigentlich das alle Verbindende sein muss, über parteipolitische Grenzen hinweg. Und keiner für sich allein in Anspruch nehmen kann, er sei christlich und diejenigen, die eine andere Politik betreiben, seien dementsprechend unchristlich. Als mein Vater als Oberbürgermeister die Ratsversammlung eröffnen sollte und neben ihm saß der englische Kommandant und legte seine Reitpeitsche auf den Tisch. Der Kommandant war Reiter gewesen. Und mein Vater eröffnete die Sitzung nicht, bis der Kommandant ruhig wurde und sagte, Oberbürgermeister, öffnen Sie die Sitzung. Und mein Vater sagte, ich werde die Sitzung eröffnen, sobald Sie Ihre Peitsche vom Tisch genommen haben. Das zeigt, er kuschte nicht, weder gegenüber einem britischen Kommandanten noch irgendjemandem gegenüber. Er war ein freier Mann, der seine Überzeugungen hatte und für diese auch einstand. Also die Stadt Essen war nach 1945 total zerbombt. Man konnte von einem Ende der Stadt Essen bis zum anderen Ende rüberspucken. Da stand kaum noch etwas. Ähnliche Bilder, wie wir sie heute erleben, wenn man Syrien sieht oder Irak. Und die Hauptaufgabe war, die Demontage durch die Alliierten zu stoppen. Denn die Alliierten waren der Meinung, dass man jetzt noch die Kruppschen Werke demontieren musste. Insbesondere auch die Russen wollten ihre Maschinen hier rausholen. Dagegen hat mein Vater vehement gekämpft, weil er gesagt hat, damit entzieht man der Bevölkerung den letzten Hoffnungsschimmer, die letzte Möglichkeit, Arbeit zu haben und sich wieder emporzurackern. Und das verstößt massiv gegen das Völkerrecht. Er hat also Gutachten sogar angefertigt und gesagt, diese alliierte Politik ist völkerrechtswidrig und dagegen protestiere ich. Das war einer seiner schwersten Kämpfe, um Essen überhaupt eine Lebensgrundlage zu erhalten. Später wurde mein Vater gelegentlich angegriffen, er sei gegen die Familie Krupp gewesen, weil offenbar im Zusammenhang mit der Erhaltung der Lebensgrundlagen für Essen auch ein Agreement getroffen worden ist, dass gewisse Namen aus der Ehrenbürgerliste der Stadt Essen gestrichen wurden. Mein Vater war natürlich bei den Rheinischen Stahlwerken beschäftigt. Und da ist er dann auch aufgestiegen bis in den Vorstand und von 1946 an Oberbürgermeister von Essen bis 1949 und wurde dann von Dr. Adenauer in das erste Kabinett nach Bonn gerufen als Innenminister. Ja, es kam dann zum Bruch mit dem Bundeskanzler Dr. Adenauer wegen der Remilitarisierung der Bundesrepublik. Dr. Adenauer hatte den Westmächten die Aufrüstung Westdeutschlands angeboten. und hatte das auch getan, ohne das Kabinett vorher befragt zu haben. Und mein Vater hatte einen doppelten Widerspruch dagegen. Er war der Meinung, dass man gegen die Volkspolizei in der DDR eine entsprechende Bundespolizei aufbauen könnte. Das wäre seine Aufgabe als Innenminister gewesen. Und dazu war er durchaus auch bereit. Aber er war nicht bereit, zum damaligen Zeitpunkt mit einer Wiederbewaffnung zu beginnen und damit die Spaltung in Deutschland zu vertiefen. Dann fand er es empörend, dass eine derartig lebenswichtige Frage nicht im Kabinett diskutiert worden war, sondern Adenauer liebte einstimmige Beschlüsse, nämlich Beschlüsse, die er selbst alleine für sich gefasst hatte. Und damit war er nicht einverstanden. Er hielt das für undemokratisch und gerade nach den Erfahrungen im Dritten Reich war seine Überzeugung, dass man Demokratie auch praktizieren muss und einüben muss und nicht jetzt wieder mit einsamen Beschlüssen von oben die Bevölkerung überziehen kann. Mein Vater ist dann 1950 zurückgetreten und hat 1952 die CDU verlassen. Das kann ich aus eigener Erinnerung sagen. Er wurde massiv verleumdet, als von Moskau bezahlt, als Traumtänzer, als Spinner fast, in einer widerlichen Weise. Und das hat mir für meinen Vater sehr leid getan, weil ich sah, dass er eigentlich darunter gelitten hat. Er hat aber nie zurückgeschlagen oder zurückgekeilt, weil das war mit seiner Überzeugung von Menschlichkeit nicht vereinbar. 1952 ist also mein Vater aus der CDU ausgetreten und hat eine eigene Partei gegründet, die Gesamtdeutsche Volkspartei. Ihr sind damals viele evangelische Pfarrer beigetreten, überhaupt viele Mitglieder der evangelischen Kirche, namhaft zum Beispiel Johannes Rau oder Erhard Eppler oder auch Dieter Posser oder auch Verfassungsrichter Helmut Simon. Es war also eine Partei von vielen auch Intellektuellen, aber ohne große Massenwirkung. Bei der Bundestagswahl schnitt diese Partei allerdings jämmerlich ab. Ich glaube, sie lag so bei 1,1%. Und ich erinnere mich noch genau, damals gab es kein Fernsehen, aber Radio. Und als die ersten Nachrichten durchkamen, so gegen 11 Uhr und das Ergebnis sich abzeichnete, schaltete mein Vater den Radioapparat aus und sagte, ich kann nur hoffen, dass ich mich in allem getäuscht habe. Ja, das bezog sich darauf, dass seine Analyse, auf die er seine Partei gegründet hatte, nämlich dass diese Wiederbewaffnung zu einer Spaltung führen würde, dass diese Analyse falsch ist. Er war also, als das Ergebnis kam, nicht verbissen, wütend oder schimpfte auf die angeblich so dummen Wähler, sondern er sagte nur, ich kann nur hoffen, dass ich mich in allem geirrt habe, dass also meine Meinung und die Meinung meiner Partei falsch ist. Mein Vater war versprochen worden, wenn er aus Bonn zurückkehren würde, könnte er seinen Vorstandsposten bei den Rheinischen Stahlwerken in Essen wieder einnehmen. Als er dann aber 1950 zurückkam, sah die Welt anders aus. Man war der Meinung, er sei ja fast ein Kommunist und ein Kommunist könne natürlich nicht Vorstand bei einem Konzern sein. Also die Versprechungen wurden nicht eingehalten und mein Vater stand auf der Straße. Unter den hohen Bäumen wandelten sittige Frauen auf und nieder. Weiterhin auf einem heitergrünen Plan vergnügten sich mehrere Mädchen mit Ballspielen. Die bunt gefiederten Bälle flatterten wie Schmetterlinge durch die blaue Luft, während die unten im Grünen auf- und niederschwebenden Mädchenbilder den lieblichsten Anblick gewährten. Besonders zog die eine durch ihre zierliche, fast noch kindliche Gestalt und die Anmut aller ihrer Bewegungen Florius' Augen auf sich. Sie hatte einen vollen, bunten Blumenkranz in den Haaren und war recht wie ein fröhliches Bild des Frühlings anzuschauen, wie sie so überaus frisch bald über den Rasen dahinflog, bald sich neigte, bald wieder mit ihren anmutigen Lidern in die heitere Luft hinauflangte. Durch ein Versehen ihrer Gegnerin nahm ihr Federball eine falsche Richtung und flatterte gerade vor Florio nieder. Er hob ihn auf und überreichte ihn der nacheilenden Begrenzten. Sie stand fast wie erschrocken vor ihm und sah ihn schweigend aus den schönen großen Augen an. Dann verneigte sie sich errötend und eilte schnell wieder zu ihren Gespielinnen zurück. Der größere, funkelnde Schwurm von Wagen und Reitern, der sich in der Hauptallee langsam und prächtig fortbewegte, wendete indes auf Florio von jenem reizenden Spiel wieder ab und er schweifte wohl eine Stunde lang allein zwischen den ewig wechselnden Bildern umher. Da ist der Sänger Fortunato, hörte er auf einmal mehrere Frauen und Ritter neben sich ausrufen. Er sah sich schnell nach dem Platze um, wohin sie wiesen, und er blickte zu seinem großen Erstaunen den anmutigen Fremden, der ihn vorhin hierher begleitet. Abseits auf der Wiese an einen Baum gelehnt, stand er soeben inmitten eines zierlichen Kranzes von Frauen und Rittern, welche seinem Gesange zuhörten, der zuweilen von einigen Stimmen aus dem Kreise holdselig erwidert wurde. Unter ihnen bemerkte Florio auch die schöne Ballspielerin wieder, die in stiller Freudigkeit, mit weiten, offenen Augen, in die Klänge vor sich hinsah.